Kalbitz stand der AfD Brandenburg vor und war ein treuer Parteigänger des völkischen Ideologen in der AfD, Björn Höcke. Als bekannt wurde, dass Kalbitz 2007 an einem Pfingstlager der neonazistischen heimattreuen deutschen Jugend, HDJ, teilgenommen hatte, war für Meuthen das Maß voll. Der Verein organisierte Zeltlager für Jugendliche, die dort an militärähnlichen Geländespielen teilnahmen und mit rassistischen Ideen infiltriert wurden. Es gab bei der Gründung personelle Überschneidungen zur verbotenen Wikingjugend. Wolfgang Schäuble, damals Innenminister, hat auch die völkische heimattreue deutsche Jugend 2009 verboten. Die heimattreue deutsche Jugend steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Meuthen leitete ein Parteiausschlussverfahren gegen Kalbitz ein. Das war der Moment, in dem Hartwig Meuthen verließ und sich auf die Seite von Kalbitz stellte, wie die FAZ am 21. Dezember 2020 schrieb. Meuthen konnte sich zwar durchsetzen, Kalbitz wurde aus der Partei ausgeschlossen und Hartwig wurde als Leiter der Arbeitsgruppe abgesetzt. Und er konnte auch keinen aussichtsreichen Platz für die Bundestagswahl 2022 mehr ergattern. Aber Meuthens Sieg über Kalbitz hielt nicht lange. Wenige Monate nach der Bundestagswahl gab er entnervt auf und verließ als dritter Parteivorsitzender nach Bernd Lucke und Frauke Petri die Partei. Hartwig hatte seinen Einsatz für Kalbitz mit dem Bundestagsmandat bezahlt. Doch nach Meuthens Weggang holte Alice Weidel, neben Tino Chrupalla, Vorsitzende der Partei und Fraktion, Hartwig an ihre Seite. Er wurde ihr persönlicher Referent. Weidel gilt innerhalb der AfD-Bundestagsfraktion nicht eben als Arbeitsbiene. Und als persönlicher Referent konnte Hartwig das machen, was er am liebsten macht. Strippen ziehen, die Partei organisieren und politische Linien und Strategien vorbereiten. Und ausgerechnet Hartwig folgte der Einladung des Zahnarztes aus Düsseldorf, der in den 1970er Jahren zu den führenden Funktionären des Bund Heimattreuer Jugend BHJ gehörte, den Vorläufern der Truppe, deretwegen Kalbitz aus der Partei geflogen war und Hartwig seinen Platz im Bundestag verloren hatte. BHJ oder HDJ, die Nähe zur Abkürzung von Hitlers Jugendbewegung HJ, ist sicher nicht zufällig gewählt. Kreise schließen sich also. Und Möhrichs Gedanken bewegten sich schon seit seiner Kindheit, wie er in dem Landhaus Adlon stolz erzählte, in rechten Welten. Sein Vater, Wilhelm Möhrig, war ab 1932 Mitglied der SA und sein Entnazifizierungsvermerk erhielt die Einstufung »ist für den Öffentlichen und Halböffentlichen nicht tragbar«. Möhrig, geboren 1954 in Braunschweig, setzte die politischen Ideen des Vaters offenbar fort und engagierte sich seit seiner Jugendzeit innerhalb der rechtsextremistischen Szene.